Ein seltsames Ansehen gewinnt aber dieses Haus dadurch, dass seine Nordseite sich an die Ringmauer einer alten, verfallenen Burg lehnt, dass die Hintertüre die ehemalige Burgpforte ist, durch die man unmittelbar in den Burghof tritt, in dessen Mitte der hohe, runde Wachturm noch ganz unversehrt dasteht. Aus jener Haustür mit dem Familienwappen tritt dir ein junges, rotwangichtes Mädchen entgegen, die mit ihren klaren blauen Augen und blondem Haar ganz hübsch zu nennen und deren Bau vielleicht nur ein wenig zu rundlich derb geraten. Die Freundlichkeit selbst nötigt sie dich ins Haus, und bald, so wie sie nur dein Bedürfnis merkt, bewirtet sie dich mit der trefflichsten Milch, einem tüchtigen Butterbrot und dann mit rohem Schinken, der dir in Bayonne bereitet scheint, und einem Gläschen aus Runkelrüben gezogenen Branntweins. Dabei spricht das Mädchen, die nun eben keine andere ist als das Fräulein Anna von Zabeltau, ganz munter und frei von allem, was die Landwirtschaft betrifft, und zeigt dabei gar keine unebene Kenntnis. Doch plötzlich erschallt, wie aus den Lüften, eine starke, fürchterliche Stimme. »Anna! Anna! Anna!« Du erschrickst. Aber Fräulein Anna spricht ganz freundlich, »Papa ist zurückgekommen von seinem Spaziergange und ruft aus seiner Studierstube nach dem Frühstück.« »Ruft? Aus seiner Studierstube?« fragst du erstaunt. »Ja«, erwidert Fräulein Anna, oder Fräulein Ännchen, wie sie die Leute nennen. »Ja, Papas Studierstube ist dort oben auf dem Turm, und er ruft durch das Rohr.« Und du siehst, geliebter Leser, wie nun Ännchen des Turmes enge Pforte öffnet und mit demselben Gabelfrühstück, wie du es soeben genossen, nämlich mit einer tüchtigen Portion Schinken und Brot, nebst dem Runkelrübengeist hinaufspringt. Ebenso schnell ist sie aber wieder bei dir, und dich durch den schönen Küchengarten geleitend, spricht sie so viel von bunter Blumage, Raputinka, englischem Turnips, kleinem Grünkopf, Montru, großem Mogul, gelbem Prinzesskopf und so fort, dass du in das größte Erstaunen geraten musst, zumal wenn du nicht weißt, dass mit jenen vornehmen Namen nichts anderes gemeint ist als Kohl und Salat. Ich meine, dass der kurze Besuch, den du, geliebter Leser, in Dapsulheim abgestattet, hinreichen wird, dich die Verhältnisse des Hauses, von dem allerlei seltsames, kaum glaubliches Zeug ich dir zu erzählen im Begriffe stehe, ganz erraten zu lassen. Der Herr Dapsul von Zabeltau war in seiner Jugend nicht viel aus dem Schlosse seiner Eltern gekommen, die ansehnliche Güter besaßen. Sein Hofmeister, ein alter, wunderlicher Mann, nährte, nächst dem, dass er ihn in fremden, vorzüglich orientalischen Sprachen unterrichtete, seinen Hang zur Mystik, oder vielmehr besser gesagt zur Geheimniskrämerei. Der Hofmeister starb und hinterließ dem jungen Dapsul eine ganze Bibliothek der geheimen Wissenschaften, in die er sich vertiefte. Die Eltern starben auch, und nun begab sich der junge Dapsul auf weite Reisen, und zwar, wie es der Hofmeister ihm in die Seele gelegt, nach Ägypten und Indien. Als er endlich nach vielen Jahren zurückgekehrt, hatte ein Vetter unterdessen sein Vermögen mit so großem Eifer verwaltet, dass ihm nichts übrig geblieben als das kleine Dörfchen Dapsulheim. Herr Dapsul von Zabeltau strebte nun zu sehr nach dem sonnengeborgenen Golde einer höheren Welt, als dass er sich hätte aus irdischem viel machen sollen. Er dankte vielmehr dem Vetter mit gerührtem Herzen dafür, dass er ihm das freundliche Dapsulheim erhalten, mit dem schönen hohen Wartturm, der zu astrologischen Operationen erbaut schien, und in dessen höchster Höhe Herr Dapsul von Zabeltau auch sofort sein Studierzimmer einrichten ließ. Der sorgsame Vetter bewies nun auch, dass Herr Dapsul von Zabeltau heiraten müsse. Dapsul sah die Notwendigkeit ein und heiratete sofort das Fräulein, das der Vetter für ihn erwählt. Die Frau kam ebenso schnell ins Haus, als sie es wieder verließ. Sie starb, nachdem sie ihm eine Tochter geboren. Der Vetter besorgte Hochzeit, Taufe und Begräbnis, so daß Dapsul auf seinem Turm von alledem nicht sonderlich viel merkte, zumal die Zeit über gerade ein sehr merkwürdiger Schwanzstern am Himmel stand, in dessen Konstellation sich der melancholische, immer unheilahnende Dapsul verflochten glaubte. Das Töchterlein entwickelte unter der Zucht einer alten Großtante, zu deren großen Freude, einen entschiedenen Hang zur Landwirtschaft. Fräulein Ännchen musste, wie man zu sagen pflegt, von der Pike an dienen, erst als Gänsemädchen, dann als Magd, Großmagd, Haushälterin bis zur Hauswirtin herauf, so daß die Theorie erläutert und festgestellt wurde durch eine wohltätige Praxis. Sie liebte Gänse, Enten und Hühner und Taubenvieh, Rindvieh und Schafe ganz ungemein, ja selbst die zarte Zucht wohlgestalteter Schweinlein war ihr keineswegs gleichgültig, wiewohl sie nicht, wie einmal ein Fräulein in irgendeinem Lande, ein kleines weißes Ferkelchen mit Band und Schelle versehen und erkiest hatte zum Schoßtierchen. Über alles und auch weit über den Obstbau ging ihr aber der Gemüsegarten. Durch der Großtante landwirtschaftliche Gelehrsamkeit hatte Fräulein Ännchen, wie der geneigte Leser in dem Gespräch mit ihr bemerkt haben wird, in der Tat ganz hübsche theoretische Kenntnisse vom Gemüsebau erhalten, beim Umgraben des Ackers, beim Einstreuen des Samens, Einlegen der Pflanzen, stand Fräulein Ännchen nicht allein der ganzen Arbeit vor, sondern leistete auch selbst tätige Hilfe. Fräulein Ännchen führte einen tüchtigen Spaten, das musste ihr der hämische Neid lassen. Während nun Herr Dapsul von Zabeltau sich in seine astrologischen Beobachtungen und andere mystische Dinge vertiefte, führte Fräulein Ännchen, da die alte Großtante gestorben, die Wirtschaft auf das Beste, so daß, wenn Dapsul dem Himmlischen nachtrachtete, Ännchen mit Fleiß und Geschick das Irdische besorgte. Wie gesagt, kein Wunder war es zu nennen, wenn Ännchen vor Freude über den diesjährigen, ganz vorzüglichen Flor des Küchengartens beinahe außer sich geriet. An üppiger Fülle des Wachstums übertraf aber alles andere ein Moorrübenfeld, das eine ganz ungewöhnliche Ausbeute versprach. »Ei, meine schönen lieben Moorrüben«, so rief Fräulein Ännchen einmal über das andere, klatschte in die Hände, sprang, tanzte umher, gebärdete sich wie ein zum heiligen Christ reich beschenktes Kind. Es war auch wirklich, als wenn die Möhrenkinder sich in der Erde über Ännchens Lust mitfreuten, denn das feine Gelächter, das sich vernehmen ließ, stieg offenbar aus dem Acker empor. Ännchen achtete nicht sonderlich darauf, sondern sprang dem Knecht entgegen, der, einen Brief hochhaltend, ihr zurief, »An Sie, Fräulein Ännchen, Gottlieb hat ihn mitgebracht aus der Stadt.« Ännchen erkannte gleich an der Aufschrift, dass der Brief von niemanden anders war als von dem jungen Herrn Amandus von Nebelstern, dem einzigen Sohn eines benachbarten Gutsbesitzers, der sich auf der Universität befand. Amandus hatte sich, als er noch auf dem Dorfe des Vaters hauste und täglich hinüberlief nach Dapsulheim, überzeugt, dass er in seinem ganzen Leben keine andere lieben könne als Fräulein Ännchen. Ebenso wußte Fräulein Ännchen ganz genau, dass es ihr ganz unmöglich sein werde, jemals einem anderen als dem braunlockigten Amandus auch nur was Weniges gut zu sein. Beide, Ännchen und Amandus, waren daher übereingekommen, sich je eher, desto lieber zu heiraten und das glücklichste Ehepaar zu werden auf der ganzen weiten Welt. Amandus war sonst ein heiterer, unbefangener Jüngling. Auf der Universität geriet er aber Gott weiß wem in die Hände, der ihm nicht nur einbildete, er sei ein ungeheures poetisches Genie, sondern ihn auch verleitete, sich auf die Überschwänglichkeit zu legen. Das gelang ihm auch so gut, dass er sich in kurzer Zeit hinweggeschwungen hatte über alles, was schnöde Prosaiker Verstand und Vernunft nennen und noch dazu irrigerweise behaupten, dass beides mit der regsten Fantasie sehr wohl bestehen könne. Also von dem jungen Herrn Amandus von Nebelstern war der Brief, den Fräulein Ännchen voller Freude öffnete und also las. »Himmlische Maid! Siehest du, empfindest du, ahnest du deinen Amandus, wie er, selbst Blum und Blüte, vom Orangenblütenhauch des duftigen Abends umflossen, im Grase auf dem Rücken liegt und hinaufschaut mit Augen voll frommer Liebe und sehnender Andacht. Thymian und Lavendel, Rosen und Nelken, wie auch gelbäugichte Narzissen und schamhafte Veilchen flicht er zum Kranz. Und die Blumen sind Liebesgedanken, Gedanken an dich, o Anna. Doch ziemt begeisterten Lippen die nüchtre Prose, hör, o höre, wie ich nur sonettisch zu lieben von meiner Liebe zu sprechen vermag. Flammt Liebe auf in tausend durst'gen Sonnen, buhlt Lust um Lust im Herzen ach so gerne, hinab aus dunklem Himmel strahlen Sterne und spiegeln sich im Liebestränenbronnen. Entzücken, ach, zermalmen starke Wonnen, die süße Frucht entsprossen bitterem Kerne, und Sehnsucht winkt aus violetter Ferne, in Liebesschmerz mein Wesen ist zerronnen. In Feuerwellen tost die stürmische Brandung, dem kühnen Schwimmer will es keck gemuten, im jähen, mächt'gen Sturz hinabzupurzeln. Es blüht die Hyazinth der nahen Labung, das treue Herz keimt auf, will es verbluten, und Herzensblut ist selbst die schönst der Wurzeln. Möchte, o Anna, dich, wenn du dieses Sonett aller Sonette liest, all das himmlische Entzücken durchströmen, in das mein ganzes Wesen sich auflöste, als ich es niederschrieb und es nachher mit göttlicher Begeisterung vorlas, Gleichgesinnten, des Lebens höchstes ahnenden Gemütern. Denke, o denke, süßeste Maid, an deinen getreuen, höchst entzückten Amandus von Nebelstern. Nachschrift. Vergiss nicht, o hohe Jungfrau, wenn du mir antwortest, einige Pfund von dem virginischen Tabak beizupacken, den du selbst ziehest. Er brennt gut und schmeckt besser als der Porto Rico, den hier die Burschen dampfen, wenn sie kneipen gehen. Fräulein Ännchen drückte den Brief an die Lippen und sprach dann, ach, wie lieb, wie schön, und die allerliebsten Verschen, alles so hübsch gereimt. Ach, wenn ich nur so klug wäre, alles zu verstehen, aber das kann wohl nur ein Student. Was das nur zu bedeuten haben mag mit den Wurzeln. Ach, gewiß meint er die langen roten englischen Karotten oder am Ende gar die Rapuntika, der liebe Mensch. Noch denselben Tag ließ es sich Fräulein Ännchen angelegen sein, den Tabak einzupacken und dem Schulmeister 12 der schönsten Gänsefedern einzuhändigen, damit er sie sorglich schneide. Fräulein Ännchen wollte sich noch heute hinsetzen, um die Antwort auf den köstlichen Brief zu beginnen. Übrigens lachte es dem Fräulein Ännchen, als sie aus dem Küchengarten lief, wieder sehr vernehmlich nach, und wäre Ännchen nur was weniges achtsam gewesen, sie hätte durchaus das feine Stimmchen hören müssen, welches rief, »Zieh mich heraus, zieh mich heraus, ich bin reif, reif, reif!« Aber wie gesagt, sie achtete nicht darauf. Ende von Kapitel 1, gelesen von Hokus Pokus. Kapitel 2 von Die Königsbraut von E.T.A. Hoffmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Kapitel, welches das erste wunderbare Ereignis und andere lesenswerte Dinge enthält, ohne die das versprochene Märchen nicht bestehen kann. Der Herr Dapsul von Zabeltau stieg gewöhnlich mittags hinab von seinem astronomischen Turm, um mit der Tochter ein frugales Mahl einzunehmen, das sehr kurz zu dauern und wobei es sehr still herzugehen pflegte, da Dapsul das Sprechen gar nicht liebte. Ännchen fiel ihm auch gar nicht mit vielem Reden beschwerlich, und das um so weniger, da sie wohl wusste, dass, kam der Papa wirklich zum Sprechen, er allerlei seltsames, unverständliches Zeug vorbrachte, wovon ihr der Kopf schwindelte. Heute war ihr ganzer Sinn aber so aufgeregt durch den Flor des Küchengartens und durch den Brief des geliebten Amandus, daß sie von beiden durcheinander sprach, ohne aufzuhören. Messer und Gabel ließ endlich Herr Dapsul von Zabelthau fallen, hielt sich beide Ohren zu und rief: »O des leeren, wüsten, verwirrten Geschwätzes!« Als nun aber Fräulein Ännchen ganz erschrocken schwieg, sprach er mit dem gedehnten, weinerlichen Tone, der ihm eigen: »Was das Gemüse betrifft, meine liebe Tochter, so weiß ich längst, daß die diesjährige Zusammenwirkung der Gestirne solchen Früchten besonders günstig ist, und der irdische Mensch wird Kohl und Radiese und Kopfsalat genießen, damit der Erdstoff sich mehre und er das Feuer des Weltgeistes aushalte wie ein gut gekneteter Topf. Das gnomische Prinzip wird widerstehen dem ankämpfenden Salamander, und ich freue mich darauf, Pastinak zu essen, den du vorzüglich bereitest.« Anlangend den jungen Herrn Amandus von Nebelstern, so habe ich nicht das Mindeste dagegen, dass du ihn heiratest, sobald er von der Universität zurückgekehrt. Lass es mir nur durch Gottlieb hinaufsagen, wenn du zur Trauung gehst mit deinem Bräutigam, damit ich euch begleite nach der Kirche.« Herr Dapsul schwieg einige Augenblicke und fuhr dann, ohne Ännchen, deren Gesicht vor Freude glühte, über und über anzublicken, lächelnd und mit der Gabel an ein Glas schlagend, beides pflegte er stets zu verbinden, es kam aber gar selten vor, also fort: »Dein Amandus ist einer, der da soll und muss, ich meine ein Gerundium, und ich will es dir nur gestehen, mein liebes Ännchen, dass ich diesem Gerundio schon sehr früh das Horoskop gestellt habe. Die Konstellationen sind sonst alle ziemlich günstig. Er hat den Jupiter im aufsteigenden Knoten, den die Venus im Gesextschein ansieht. Nur schneidet die Bahn des Sirius durch, und gerade auf dem Durchschneidepunkt steht eine große Gefahr, aus der er seine Braut rettet. Die Gefahr selbst ist unergründlich, da ein fremdartiges Wesen dazwischen tritt, das jeder astrologischen Wissenschaft Trotz zu bieten scheint. Gewiss ist es übrigens, dass nur der absonderliche psychische Zustand, den die Menschen Narretei oder Verrücktheit zu nennen pflegen, dem Amandus jene Rettung möglich machen wird. O meine Tochter!« Hier fiel Herr Dapsul wieder in seinen gewöhnlichen weinerlichen Ton. »O meine Tochter, dass doch keine unheimliche Macht, die sich hämisch verbirgt vor meinen Seheraugen, dir plötzlich in den Weg treten, dass der junge Herr Amandus von Nebelstern doch nicht nötig haben möge, dich aus einer anderen Gefahr zu retten, als aus der eine alte Jungfer zu werden.« Herr Dapsul seufzte einige Male hintereinander tief auf. Dann fuhr er fort: »Plötzlich bricht aber nach dieser Gefahr die Bahn des Sirius ab, und Venus und Jupiter, sonst getrennt, treten versöhnt wieder zusammen.« So viel als heute sprach der Herr Dapsul von Zabelthau schon seit Jahren nicht. Ganz erschöpft stand er auf und bestieg wieder seinen Turm. Ännchen wurde andern Tages ganz früh mit der Antwort an den Herrn von Nebelstern fertig. Sie lautete so: »Mein herzlieber Amandus, du glaubst gar nicht, was dein Brief mir wieder Freude gemacht hat. Ich habe dem Papa davon gesagt, und er hat mir versprochen, uns in die Kirche zur Trauung zu geleiten. Mache nur, dass du bald zurückkehrst von der Universität. Ach, wenn ich nur deine allerliebsten Verschen, die sich so hübsch reimen, ganz verstünde. Wenn ich sie mir selbst laut vorlese, dann klingt mir alles so wunderbar, und ich glaube dabei, dass ich alles verstehe. Und dann ist alles wieder aus und verstoben und verflogen, und mich dünkt's, als hätte ich bloß Worte gelesen, die gar nicht zusammengehören. Der Schulmeister meint, das müsse so sein, das sei eben die neue vornehme Sprache. Aber ich, ach, ich bin ein dummes, einfältiges Ding. Schreibe mir doch, ob ich nicht vielleicht Student werden kann auf einige Zeit, ohne meine Wirtschaft zu vernachlässigen. Das wird wohl nicht gehen. Nun, sind wir nun erst Mann und Frau, da krieg ich wohl was ab von deiner Gelehrsamkeit und von der neuen, vornehmen Sprache. Den virginischen Tabak schicke ich dir, mein herziges Amandchen. Ich habe meine Hutschachtel ganz vollgestopft, so viel hineingehen wollte, und den neuen Strohhut derweilen Karl dem Großen aufgesetzt, der in unserer Gaststube steht. Wiewohl ohne Füße, denn es ist, wie du weißt, nur ein Brustbild. Lache mich nicht aus, Amandchen. Ich habe auch Verschen gemacht, und sie reimen sich gut. Schreib mir doch, wie das kommt, dass man so gut weiß, was sich reimt, ohne gelehrt zu sein. Nun höre einmal. Ich lieb dich, bist du mir auch ferne, und wäre recht gerne bald deine Frau. Der heitere Himmel ist ganz blau, und abends sind golden alle Sterne. Drum musst du mich stets lieben und mich auch niemals betrüben. Ich schick dir den virginischen Tabak und wünsche, dass er dir recht wohl schmecken mag. Nimm vorlieb mit dem guten Willen. Wenn ich die vornehme Sprache verstehen werde, will ich's schon besser machen. Der gelbe Steinkopf ist dieses Jahr über alle Maßen schön geraten, und die Kruppbohnen lassen sich herrlich an, aber mein Dachshündchen, den kleinen Feldmann, hat gestern der große Gänserich garstig ins Bein gebissen. Nun, es kann nicht alles vollkommen sein auf dieser Welt. 100 Küsse in Gedanken, mein liebster Amandus, deine treueste Braut, Amanda von Zabeltau. Nachschrift. Ich habe in großer Eil geschrieben, deswegen sind die Buchstaben hin und wieder etwas krumm geraten. Nachschrift. Du musst mir das aber beileibe nicht übel nehmen. Ich bin dennoch, schreibe ich auch etwas krumm geraten Sinnes und stets deine getreue Anna. Nachschrift. Der 1000. Das hätte ich doch bald vergessen, ich vergessliches Ding. Der Papa lässt dich schönstens grüßen und dir sagen, du seist einer, der da soll und muss und würdest mich einst aus einer großen Gefahr retten. Nun, darauf freue ich mich recht und bin nochmals deine dich liebendste, allergetreuste Anna von Zabeltau. Dem Fräulein Ännchen war eine schwere Last genommen, als sie diesen Brief fertig hatte, der ihr nicht wenig sauer geworden. Ganz leicht und froh wurde ihr aber zumute, als sie auch das Kuvert zustande gebracht, es versiegelt, ohne das Papier oder die Finger zu verbrennen, und den Brief nebst der Tabakschachtel, auf die sie ein ziemlich deutliches A.V.N. gepinselt, dem Gottlieb eingehändigt, um beides nach der Stadt auf die Post zu bringen. Nachdem das Federvieh auf dem Hofe gehörig besorgt, lief Fräulein Ännchen geschwind nach ihrem Lieblingsplatz, dem Küchengarten. Als sie nach dem Moorrübenacker kam, dachte sie daran, dass es nun offenbar an der Zeit sei, für die Leckermäuler in der Stadt zu sorgen und die ersten Moorrüben auszuziehen. Die Magd wurde herbeigerufen, um bei der Arbeit zu helfen. Fräulein Ännchen schritt behutsam bis in die Mitte des Ackers, fasste einen stattlichen Krautbusch, doch so wie sie zog, ließ sich ein seltsamer Ton vernehmen. Man denke ja nicht an die Alraunwurzel und an das entsetzliche Gewinsel und Geheul, das, wenn man sie auszieht aus der Erde, das menschliche Herz durchschneidet. Nein, der Ton, der aus der Erde zu kommen schien, glich einem feinen, freudigen Lachen. Doch aber ließ Fräulein Ännchen den Krautbusch wieder fahren und rief etwas erschreckt, »I, wer lacht denn da mich aus?« Als sich aber weiter nichts vernehmen ließ, fasste sie noch einmal den Krautbusch, der höher und stattlicher emporgeschossen schien als alle anderen, und zog beherzt, das Gelächter, das sich wieder hören ließ, gar nicht achtend, die schönste und zarteste der Moorrüben aus der Erde. Doch so wie Fräulein Ännchen die Moorrübe betrachtete, schrie sie laut auf vor freudigem Schreck, so daß die Magd herbeisprang und ebenso wie Fräulein Ännchen laut aufschrie über das hübsche Wunder, das sie gewahrte. Fest der Moorrübe aufgestreift saß nämlich ein herrlicher goldener Ring mit einem feuerfunkelnden Topas. »Ei«, rief die Magd, »der ist für Sie bestimmt, Fräulein Ännchen, das ist Ihr Hochzeitsring, den müssen Sie nur gleich anstecken.« »Was sprichst du für dummes Zeug«, erwiderte Fräulein Ännchen, »den Trauring, den muß ich ja von dem Herrn Amandus von Nebelstern empfangen, nicht von einer Moorrübe.« Je länger Fräulein Ännchen den Ring betrachtete, desto mehr gefiel er ihr. Der Ring war aber auch wirklich von einer so feinen, zierlichen Arbeit, daß er alles zu übertreffen schien, was jemals menschliche Kunst zustande gebracht. Den Reif bildeten hundert und hundert winzig kleine Figürchen, in den mannigfaltigsten Gruppen verschlungen, die man auf den ersten Blick kaum mit dem bloßen Auge zu unterscheiden vermochte, die aber, sahe man den Ring länger und schärfer an, ordentlich zu wachsen, lebendig zu werden, in anmutigen Reihen zu tanzen schienen. Dann aber war das Feuer des Edelsteins von solch ganz besonderer Art, dass selbst unter den Topasen im grünen Gewölbe zu Dresden schwerlich ein solcher aufgefunden werden möchte. »Wer weiß«, sprach die Magd, »wie lange der schöne Ring tief in der Erde gelegen haben mag, und da ist er dann heraufgespatelt worden, und die Mohrrübe ist durchgewachsen.« Fräulein Ännchen zog nun den Ring von der Mohrrübe ab, und seltsam genug war es, dass diese ihr zwischen den Fingern durchglitschte und in dem Erdboden verschwand. Beide, die Magd und Fräulein Ännchen, achteten aber nicht sonderlich darauf. Sie waren zu sehr versunken in den Anblick des prächtigen Ringes, den Fräulein Ännchen nun ohne weiteres ansteckte an den kleinen Finger der rechten Hand. So wie sie dies tat, empfand sie von der Grundwurzel des Fingers bis in die Spitze hinein einen stechenden Schmerz, der aber in demselben Augenblick wieder nachließ, als sie ihn fühlte. Natürlicherweise erzählte sie mittags dem Herrn Dapsul von Zabeltau, was ihr Seltsames auf dem Mohrrübenfelde begegnet, und zeigte ihm den schönen Ring, den die Mohrrübe aufgesteckt gehabt. Sie wollte den Ring, damit ihn der Papa besser betrachten könne, vom Finger herabziehen. Aber einen stechenden Schmerz empfand sie, wie damals, als sie den Ring aufgesteckt, und dieser Schmerz hielt an, solange sie am Ringe zog, bis er zuletzt so unerträglich wurde, dass sie davon abstehen musste. Herr Dapsul betrachtete den Ring an Ännchens Finger mit der gespanntesten Aufmerksamkeit, ließ Ännchen mit dem ausgestreckten Finger allerlei Kreise nach allen Weltgegenden beschreiben, versank dann in tiefes Nachdenken und bestieg, ohne nur ein einziges Wort weiter zu sprechen, den Turm. Fräulein Ännchen vernahm, wie der Papa im Hinaufsteigen beträchtlich seufzte und stöhnte. Andern Morgens, als Fräulein Ännchen sich gerade auf dem Hofe mit dem großen Hahn herumjagte, der allerlei Unfug trieb und hauptsächlich mit den Täubern krakeelte, weinte der Herr Dapsul von Zabeltau so schrecklich durch das Sprachrohr herab, dass Ännchen ganz bewegt wurde und durch die hohle Hand hinaufrief: »Warum heulen Sie denn so unbarmherzig, bester Papa? Das Federvieh wird ja ganz wild.« Da schrie Herr Dapsul durch das Sprachrohr herab: »Anna, meine Tochter Anna, steige sogleich zu mir herauf.« Fräulein Ännchen verwunderte sich höchlich über dieses Gebot, denn noch nie hatte sie der Papa auf den Turm beschieden, vielmehr dessen Pforte sorgfältig verschlossen gehalten. Es überfiel sie ordentlich eine gewisse Bangigkeit, als sie die schmale Wendeltreppe hinaufstieg und die schwere Tür öffnete, die in das einzige Gemach des Turmes führte. Herr Dapsul von Zabeltau saß, von allerlei wunderlichen Instrumenten und bestaubten Büchern umgeben, auf einem großen Lehnstuhl von seltsamer Form. Vor ihm stand ein Gestell, das in einem Rahmen gespanntes Papier trug, auf dem verschiedene Linien gezeichnet. Er hatte eine hohe, spitze, graue Mütze auf dem Kopf. Er trug einen weiten Mantel von grauem Kalmank und hatte einen langen, weißen Bart am Kinn, so daß er wirklich aussah wie ein Zauberer. Eben wegen des falschen Bartes kannte Fräulein Ännchen den Papa anfangs gar nicht und blickte ängstlich umher, ob er etwa in einer Ecke des Gemaches vorhanden. Nachher, als sie aber gewahrte, dass der Mann mit dem Barte wirklich Papachen sei, lachte Fräulein Ännchen recht herzlich und fragte, ob's denn schon Weihnachten sei und ob Papachen den Knecht Ruprecht spielen wolle. Ohne auf Ännchens Rede zu achten, nahm Herr Dapsul von Zabeltau ein kleines Eisen zur Hand, berührte damit Ännchens Stirne und bestrich dann einige Male ihren rechten Arm von der Achsel bis in die Spitze des kleinen Ringfingers herab. Hierauf mußte sie sich auf den Lehnstuhl setzen, den Herr Dapsul verlassen, und den kleinen beringten Finger auf das in den Rahmen gespannte Papier in der Art stellen, dass der Topas den Zentralpunkt, in den alle Linien zusammenliefen, berührte. Alsbald schossen aus dem Edelstein gelbe Strahlen ringsumher, bis das ganze Papier dunkelgelb gefärbt war. Nun knisterten die Linien auf und nieder, und es war, als sprängen die kleinen Männlein aus des Ringes Reif lustig umher auf dem ganzen Blatt. Der Herr Dapsul, den Blick von dem Papier nicht abwendend, hatte indessen eine dünne Metallplatte ergriffen, hielt sie mit beiden Händen hoch in die Höhe und wollte sie niederdrücken auf das Papier, doch in demselben Augenblick glitschte er auf dem glatten Steinboden aus und fiel sehr unsanft auf den Hintern, während die Metallplatte, die er instinktmäßig losgelassen, um womöglich den Fall zu brechen und das Steißbein zu konservieren, klirrend zur Erde fiel. Fräulein Ännchen erwachte mit einem leisen Ach aus dem seltsamen träumerischen Zustande, in den sie versunken. Herr Dapsul richtete sich mühsam in die Höhe, setzte den grauen Zuckerhut wieder auf, der ihm entfallen, brachte den falschen Bart in Ordnung und setzte sich dem Fräulein Ännchen gegenüber auf einige Folianten, die übereinander getürmt. »Meine Tochter«, sprach er dann, »meine Tochter Anna, wie war dir soeben zumute? Was dachtest du, was empfandest du? Welche Gestaltungen erblicktest du mit den Augen des Geistes in deinem Innern?« »Ach«, erwiderte Fräulein Ännchen, »mir war so wohl zumute, so wohl wie mir noch niemals gewesen. Dann dachte ich an den Herrn Amandus von Nebelstern. Ich sah ihn ordentlich vor Augen, aber er war noch viel hübscher als sonst und rauchte eine Pfeife von den virginischen Blättern, die ich ihm geschickt, welches ihm ungemein wohl stand. Dann bekam ich plötzlich einen ungemeinen Appetit nach jungen Mohrrüben und Bratwürstlein und war ganz entzückt, als das Gericht vor mir stand. Eben wollte ich zulangen, als ich wie mit einem jähen, schmerzhaften Ruck aus dem Traum erwachte. Amandus von Nebelstern, virginischer Kanaster, Mohrrüben, Bratwürste. So sprach Herr Dapsul von Zabeltau sehr nachdenklich und winkte der Tochter, die sich entfernen wollte, zu bleiben. »Glückliches, unbefangenes Kind«, begann er mit einem Ton, der noch viel weinerlicher war als sonst jemals, »dass du nicht eingeweiht bist in die tiefen Mysterien des Weltalls, die drohlichen Gefahren nicht kennst, die dich umgeben. Du weißt nichts von jener überirdischen Wissenschaft der heiligen Kabbala. Zwar wirst du auch deshalb niemals der himmlischen Lust der Wesen teilhaftig werden, die, zur höchsten Stufe gelangt, weder essen noch trinken dürfen als nur zur Lust, und denen niemals Menschliches begegnet, du stehst aber auch dafür nicht die Angst des Ersteigens jener Stufe aus, die dein unglücklicher Vater, der noch viel zu sehr menschlicher Schwindel anwandelt und dem das, was er mühsam erforscht, nur Grauen und Entsetzen erregt und der noch immer aus purem irdischen Bedürfnis essen und trinken und überhaupt Menschliches tun muss. Erfahre, mein holdes, mit Unwissenheit beglücktes Kind, dass die tiefe Erde, die Luft, das Wasser, das Feuer erfüllt ist mit geistigen Wesen höherer und doch wieder beschränkterer Natur als die Menschen. Es scheint unnötig, dir, mein Dümmchen, die besondere Natur der Gnome, Salamander, Sylphen und Undinen zu erklären, du würdest es nicht fassen können. Um dir die Gefahr anzudeuten, in der du vielleicht schwebst, ist es genug, dir zu sagen, dass diese Geister nach der Verbindung mit den Menschen trachten, und da sie wohl wissen, dass die Menschen in der Regel solch eine Verbindung sehr scheuen, so bedienen sich die erwähnten Geister allerlei listiger Mittel, um den Menschen, dem sie ihre Gunst geschenkt, zu verlocken. Bald ist es ein Zweig, eine Blume, ein Glas Wasser, ein Feuerstrahl oder sonst etwas ganz geringfügig Scheinendes, was sie zum Mittel brauchen, um ihren Zweck zu erreichen. Richtig ist es, dass eine solche Verbindung oft sehr ersprießlich ausschlägt, wie denn einst zwei Priester, von denen der Fürst von Mirandola erzählt, 40 Jahre hindurch mit einem solchen Geist in der glücklichsten Ehe lebten. Richtig ist es ferner, dass die größten Weisen einer solchen Verbindung eines Menschen mit einem Elementargeist entsprossen. So war der große Zoroaster ein Sohn des Salamanders Oromasis. So waren der große Apollonius, der weise Merlin, der tapfere Graf von Kleve, der große Kabbalist Ben Syra herrliche Früchte solcher Ehen. Und auch die schöne Melusine war, nach dem Ausspruch des Paracelsus, nichts anderes als eine Sylphide. Doch dem unerachtet ist die Gefahr einer solchen Verbindung nur zu groß, denn abgesehen davon, dass die Elementargeister von dem, dem sie ihre Gunst geschenkt, verlangen, dass ihm das hellste Licht der profundesten Weisheit aufgehe, so sind sie auch äußerst empfindlich und rächen jede Beleidigung sehr schwer. So geschah es einmal, dass eine Sylphide, die mit einem Philosophen verbunden, als er mit seinen Freunden von einem schönen Frauenzimmer sprach und sich vielleicht dabei zu sehr erhitzte, sofort in der Luft ihr schneeweißes, schön geformtes Bein sehen ließ, gleichsam um die Freunde von ihrer Schönheit zu überzeugen, und dann den armen Philosophen auf der Stelle tötete. Doch ach, was spreche ich von anderen? Warum spreche ich nicht von mir selbst? Ich weiß, dass schon seit 12 Jahren mich eine Sylphide liebt, aber sie ist scheu und schüchtern, und so quält mich der Gedanke an die Gefahr, durch kabbalistische Mittel sie zu fesseln, da ich noch immer viel zu sehr an irdischen Bedürfnissen hänge und daher der gehörigen Weisheit ermangele. Jeden Morgen nehme ich mir vor zu fasten, lasse auch das Frühstück glücklich vorübergehen, aber wenn dann der Mittag kommt, oh Anna, meine Tochter Anna, du weißt es ja, ich fresse erschrecklich. Diese letzten Worte sprach der Herr Dapsul von Zabeltau mit beinahe heulendem Ton, indem ihm die bittersten Tränen über die hageren eingefallenen Backen liefen. Dann fuhr er beruhigter fort: Doch bemühe ich mich gegen den mir gewogenen Elementargeist des feinsten Betragens, der ausgesuchtesten Galanterie. Niemals wage ich es, eine Pfeife Tabak ohne die gehörigen kabbalistischen Vorsichtsmaßregeln zu rauchen, denn ich weiß ja nicht, ob mein zarter Luftgeist die Sorte liebet und nicht empfindlich werden könne über die Verunreinigung seines Elements, weshalb denn auch alle diejenigen, die Jagdknaster rauchen oder es blühe Sachsen, niemals weise und der Liebe einer Sylphide teilhaftig werden können. Ebenso verfahre ich, wenn ich mir einen Haselstock schneide, eine Blume pflücke, eine Frucht esse oder Feuer anschlage, da all mein Trachten dahin geht, es durchaus mit keinem Elementargeist zu verderben. Und doch, siehst du wohl jene Nussschale, über die ich ausglitschte und, rücklings umstülpend, das ganze Experiment verdarb, das mir das Geheimnis des Ringes ganz erschlossen haben würde? Ich erinnere mich nicht jemals in diesem nur der Weisheit geweihten Gemach, du weißt nun, weshalb ich auf der Treppe frühstücke, Nüsse genossen zu haben, und umso klarer ist es, dass in diesen Schalen ein kleiner Gnom versteckt war, vielleicht um bei mir zu hospitieren und meinen Experimenten zuzulauschen. Denn die Elementargeister lieben die menschlichen Wissenschaften, vorzüglich solche, die das uneingeweihte Volk, wo nicht albern und aberwitzig, so doch die Kraft des menschlichen Geistes übersteigend und eben deshalb gefährlich nennt. Deshalb finden sie sich auch häufig ein bei den göttlichen magnetischen Operationen. Vorzüglich sind es aber die Gnomen, die ihre Fopperei nicht lassen können und dem Magnetiseur, der noch nicht zu der Stufe der Weisheit gelangt ist, die ich erst beschreibe, und zu sehr hängt an irdischem Bedürfnis, ein verliebtes Erdenkind unterschieben in dem Augenblick, da er glaubt, in völlig reiner, abgeklärter Lust eine Sylphide zu umarmen. Als ich nun dem kleinen Studenten auf den Kopf trat, wurde er böse und warf mich um. Aber einen tieferen Grund hatte wohl der Gnom, mir die Entzifferung des Geheimnisses mit dem Ringe zu verderben. »Anna, meine Tochter Anna, vernimm es. Herausgebracht habe ich, dass ein Gnom dir seine Gunst zugewandt, der, nach der Beschaffenheit des Ringes zu urteilen, ein reicher, vornehmer und dabei vorzüglich feingebildeter Mann sein muß. Aber meine teure Anna, mein vielgeliebtes, herziges Dümmchen, wie willst du es anfangen, dich ohne die entsetzliche Gefahr mit einem solchen Elementargeist in irgendeine Verbindung einzulassen? Hättest du den Cassiodorus Remus gelesen, so könntest du mir zwar entgegnen, dass nach dessen wahrhaftigem Bericht die berühmte Magdalena de la Croix, Äbtissin eines Klosters zu Cordoba in Spanien, 30 Jahre mit einem kleinen Gnomen in vergnügter Ehe lebte, dass ein Gleiches sich mit dem Sülfen und der jungen Gertrud, die Nonne war im Kloster Nazareth bei Köln, zutrug, aber denke an die gelehrten Beschäftigungen jener geistlichen Damen und an die deinigen. Welch ein Unterschied! Statt in weisen Büchern zu lesen, fütterst du sehr oft Hühner, Gänse, Enten und andere, jeden Kabbalisten molestierende Tiere. Statt den Himmel, den Lauf der Gestirne zu beobachten, gräbst du in der Erde. Statt in künstlichen horoskopischen Entwürfen die Spur der Zukunft zu verfolgen, stampfst du Milch zu Butter und machst Sauerkraut ein, zu schnödem winterlichem Bedürfnis, wiewohl ich selbst der gleichen Speisung ungern vermisse. Sage, kann das alles einem feinfühlenden, philosophischen Elementargeist auf die Länge gefallen? Denn, o Anna, durch dich blüht Dapsulheim, und diesem irdischen Beruf mag und kann dein Geist sich nimmer entziehen. Und doch empfandest du über den Ring, selbst da er dir jähen, bösen Schmerz erregte, eine ausgelassene, unbesonnene Freude. Zu deinem Heil wollte ich durch jene Operation die Kraft des Ringes brechen, dich ganz von dem Gnomen befreien, der dir nachstellt. Sie misslang durch die Tücke des kleinen Studenten in der Nussschale. Und doch, mir kommt ein Mut, den Elementargeist zu bekämpfen, wie ich ihn noch nie gespürt. Du bist mein Kind. Dass ich zwar nicht mit einer Sylphide, Salamandrin oder sonst einem Elementargeist erzeugt, sondern mit jenem armen Landfräulein aus der besten Familie, die die gottvergessenen Nachbarn mit dem Spottnamen Ziegenfräulein verhöhnten, ihrer idyllischen Natur halber, die sie vermochte, jeden Tag eine kleine Herde weißer, schmucker Ziegen selbst zu weiden auf grünen Hügeln, wozu ich, damals ein verliebter Narr, auf meinem Turm die Schalmei blies. Doch du bist und bleibst mein Kind, mein Blut. Ich rette dich. Hier, diese mystische Feile soll dich befreien von dem verderblichen Ringe. Damit nahm Herr Dapsul von Zabeltau eine kleine Feile zur Hand und begann, an dem Ringe zu feilen. Kaum hatte er aber einmal hin und her gestrichen, als Fräulein Ännchen vor Schmerz laut aufschrie: »Papa, Papa, Sie feilen mir ja den Finger ab!« So rief sie, und wirklich quoll dickes, dunkles Blut unter dem Ringe hervor. Da ließ Herr Dapsul die Feile aus der Hand fallen, sank halb ohnmächtig in den Lehnstuhl und rief in aller Verzweiflung: »Oh, oh, oh, es ist um mich geschehen. Vielleicht noch in dieser Stunde kommt der erzürnte Gnom und beißt mir die Kehle ab, wenn mich die Sylphide nicht rettet. Oh, Anna, Anna, geh, flieh!« Fräulein Ännchen, die sich bei des Papas wunderlichen Reden schon längst weit weg gewünscht hatte, sprang hinab mit der Schnelle des Windes. Ende von Kapitel 2, gelesen von Hokus Pokus. Kapitel 3 von Die Königsbraut von E.T.A. Hoffmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Drittes Kapitel. Es wird von der Ankunft eines merkwürdigen Mannes in Dapsulheim berichtet und erzählt, was sich dann ferner begeben. Der Herr Dapsul von Zabeltau hatte eben seine Tochter unter vielen Tränen umarmt und wollte den Turm besteigen, wo er jeden Augenblick den bedrohlichen Besuch des erzürnten Gnomen befürchtete. Da ließ sich heller, lustiger Hörnerklang vernehmen, und hinein in den Hof sprengte ein kleiner Reiter von ziemlich sonderbarem, possierlichen Aussehen. Das gelbe Pferd war gar nicht groß und von einem feinen, zierlichen Bau, deshalb nahm sich auch der Kleine, trotz seines unförmlich dicken Kopfs, gar nicht so zwergartig aus, sondern ragte hoch genug über den Kopf des Pferdes empor. Das war aber bloß dem langen Leibe zuzuschreiben, denn was an Beinen und Füßen über den Sattel hing, war so wenig, dass es kaum zu rechnen. Übrigens trug der Kleine einen sehr angenehmen Habit von goldgelbem Atlas, eine ebensolche hohe Mütze mit einem tüchtigen, grasgrünen Federbusch und Reitstiefel von schön poliertem Mahagoniholz. Mit einem durchdringenden Brrr hielt der Reiter dicht vor dem Herrn von Zabeltau. Er schien absteigen zu wollen, plötzlich fuhr er aber mit der Schnelligkeit eines Blitzes unter dem Bauch des Pferdes hinweg, schleuderte sich auf der anderen Seite zwei-, dreimal hintereinander 12 Ellen hoch in die Lüfte, so daß er sich auf jeder Elle 6-mal überschlug, bis er mit dem Kopf auf dem Sattelknopf zu stehen kam. So galoppierte er, indem die Füßchen in den Lüften Trochäen, Pyrrhichien, Daktylen usw. so spielten, vorwärts, rückwärts, seitwärts in allerlei wunderlichen Wendungen und Krümmungen. Als der zierliche Gymnastiker und Reitkünstler endlich stillstand und höflich grüßte, erblickte man auf dem Boden des Hofes die Worte »Seien Sie mir schönstens gegrüßt, samt Ihrem Fräulein Tochter, mein hochverehrter Herr Dapsul von Zabeltau.« Er hatte diese Worte mit schönen römischen Unzialbuchstaben in das Erdreich geritten. Hierauf sprang der Kleine vom Pferde, schlug 3-mal Rad und sagte dann, dass er ein schönes Kompliment auszurichten habe an den Herrn Dapsul von Zabeltau, von seinem gnädigen Herrn, dem Herrn Baron Porphyrio von Ockerodastes, genannt Corduanspitz, und wenn es dem Herrn Dapsul von Zabeltau nicht unangenehm wäre, so wolle der Herr Baron auf einige Tage freundlich bei ihm einsprechen, da er künftig sein nächster Nachbar zu werden hoffe. Herr Dapsul von Zabeltau glich mehr einem Toten als einem Lebendigen. So bleich und starr stand er da, an seine Tochter gelehnt. Kaum war ein »Wird mir sehr erfreulich sein« mühsam seinen bebenden Lippen entflohen, als der kleine Reiter sich mit denselben Zeremonien, wie er gekommen, blitzschnell entfernte. »Ach, meine Tochter«, rief nun Herr Dapsul von Zabeltau heulend und schluchzend, »ach, meine Tochter, meine arme, unglückselige Tochter, es ist nur zu gewiss, es ist der Gnom, welcher kommt, dich zu entführen und mir den Hals umzudrehen. Doch wir wollen den letzten Mut aufbieten, den wir etwa noch besitzen möchten. Vielleicht ist es möglich, den erzürnten Elementargeist zu versöhnen. Wir müssen uns nur so schicklich gegen ihn benehmen, als es irgend in unserer Macht steht. Sogleich werde ich dir, mein teures Kind, einige Kapitel aus dem Laktanz oder aus dem Thomas Aquinas vorlesen über den Umgang mit Elementargeistern, damit du keinen garstigen Schnitzer machst.« Noch ehe aber der Herr Dapsul von Zabeltau den Laktanz, den Thomas Aquinas oder einen anderen elementarischen Knicke herbeischaffen konnte, hörte man schon ganz in der Nähe eine Musik erschallen, die beinahe der zu vergleichen, die hinlänglich musikalische Kinder zum lieben Weihnachten aufzuführen pflegen. Ein schöner langer Zug kam die Straße herauf. Voran ritten wohl an die 60, 70 kleine Reiter, auf kleinen gelben Pferden, sämtlich gekleidet wie der Abgesandte in gelben Habiten, spitzen Mützen und Stiefeln von poliertem Mahagoni. Ihnen folgte eine mit 8 gelben Pferden bespannte Kutsche, von dem reinsten Kristall, der noch ungefähr 40 andere, minder prächtige, teils mit 6, teils mit 4 Pferden bespannte Kutschen folgten. Noch eine Menge Pagen, Läufer und andere Diener schwärmten nebenher auf und nieder, in glänzenden Kleidern angetan, so daß das Ganze einen ebenso lustigen als seltsamen Anblick gewährte. Herr Dapsul von Zabeltau blieb versunken in trübes Staunen. Fräulein Ännchen, die bisher nicht geahnt, dass es auf der ganzen Erde solch niedliche, schmucke Dinger geben könne, als diese Pferdchen und Leutchen, geriet ganz außer sich und vergaß alles, sogar den Mund, den sie zum freudigen Ausruf weit genug geöffnet, wieder zuzumachen. Die achtspännige Kutsche hielt dicht vor dem Herrn Dapsul von Zabeltau. Reiter sprangen von den Pferden, Pagen, Diener eilten herbei, der Kutschenschlag wurde geöffnet, und wer nun auf den Armen der Dienerschaft herausschwebte aus der Kutsche, war niemand anders als der Herr Baron Porphyrio von Ockerodastes, genannt Corduanspitz. Was seinen Wuchs betraf, so war der Herr Baron bei weitem nicht dem Apoll von Belvedere, ja nicht einmal dem sterbenden Fechter zu vergleichen, denn außerdem, dass er keine volle 3 Fuß maß, so bestand auch der 3. Teil seines kleinen Körpers aus dem offenbar zu großen, dicken Kopf, dem übrigens eine tüchtige, lang gebogene Nase sowie ein paar große, kugelrunde, hervorquellende Augen keine üble Zierde waren. Da der Leib auch etwas lang, so blieben für die Füßchen nur etwa 4 Zoll übrig. Dieser kleine Spielraum war aber gut genutzt, denn an und vor sich selbst waren die freiherrlichen Füße die zierlichsten, die man nur sehen konnte. Freilich schienen sie aber zu schwach, das merkwürdige Haupt zu tragen. Der Baron hatte einen schwankenden Gang, stülpte auch manchmal wohl um, stand aber gleich wieder wie ein Stehaufmännchen auf den Füßen, so daß jedes Umstülpen mehr der angenehme Schnörkel eines Tanzes schien. Der Baron trug einen eng anschließenden Habit von gleißendem Goldstoff und ein Mützchen, das beinahe einer Krone zu vergleichen, mit einem ungeheuren Busch von vielen krautgrünen Federn. Sowie der Baron nun auf der Erde stand, stürzte er auf den Herrn Dapsul von Zabeltau los, fasste ihn bei beiden Händen, schwang sich empor bis an seinen Hals, hing sich an diesen und rief mit einer Stimme, die viel stärker dröhnte, als man es hätte der kleinen Statur zutrauen sollen, »O mein Dapsul von Zabeltau, mein teurer, instgeliebter Vater!« Darauf schwang der Baron sich ebenso behende und geschickt wieder herab von des Herrn Dapsuls Halse, sprang oder schleuderte sich vielmehr auf Fräulein Ännchen los, fasste die Hand mit dem beringten Finger, bedeckte sie mit laut schmatzenden Küssen und rief ebenso dröhnend als zuvor, »O mein allerschönstes Fräulein Anna von Zabeltau, meine geliebteste Braut!« Darauf klatschte der Baron in die Händchen, und alsbald ging die geltende, lärmende Kindermusik los, und über 100 kleine Herrlein, die den Kutschen und den Pferden entstiegen, tanzten wie erst der Kurier zum Teil auf den Köpfen, dann wieder auf den Füßen in den zierlichen Trochäen, Spondeen, Jamben, Pyrrhichien, Anapesten, Tribarchen, Bachien, Antibachien, Koriamben, Daktylen, daß es eine Lust war. Während dieser Lust erholte sich aber Fräulein Ännchen von dem großen Schreck, den ihr des kleinen Barons Anrede verursacht, und geriet in allerlei wohlgegründete ökonomische Bedenken. »Wie«, dachte sie, »ist es möglich, dass das ganze kleine Volk Platz hat in diesem kleinen Hause? Wäre es auch mit der Not entschuldigt, wenn ich wenigstens die Dienerschaft in die große Scheune bettete, hätten sie da auch wohl Platz? Und was fange ich mit den Edelleuten an, die in den Kutschen gekommen und gewiß gewohnt sind, in schönen Zimmern sanft und weich gebettet zu schlafen? Sollten auch die beiden Ackerpferde heraus aus dem Stall? Ja, wäre ich unbarmherzig genug, auch den alten lahmen Fuchs herauszujagen ins Gras? Ist dennoch wohl Platz genug für alle diese kleinen Bestien von Pferden, die der hässliche Baron mitgebracht? Und ebenso geht es ja mit den 41 Kutschen. Aber nun noch das Ärgste. Ach, du lieber Gott, reicht denn der ganze Jahresvorrat wohl hin, all diese kleinen Kreaturen auch nur 2 Tage hindurch zu sättigen? Dies letzte Bedenken war nun wohl das Allerschlimmste. Fräulein Ännchen sah schon alles aufgezehrt, alles neue Gemüse, die Hammelherde, das Federvieh, das eingesalzene Fleisch, ja selbst den Runkelrübenspiritus, und das trieb ihr die hellen Tränen in die Augen. Es kam ihr vor, als schnitte ihr eben der Baron Corduanspitz ein rechtes, freches, schadenfrohes Gesicht, und das gab ihr den Mut, ihm, als seine Leute noch im besten Tanze begriffen waren, in dürren Worten zu erklären, dass, so lieb dem Vater auch sein Besuch sein möge, an einen längeren als zweistündigen Aufenthalt in Dapsulheim doch gar nicht zu denken, da es an Raum und an allen übrigen Dingen, die zur Aufnahme und zur standesmäßigen Bewirtung eines solchen vornehmen reichen Herrn, nebst seiner zahlreichen Dienerschaft nötig, gänzlich mangele. Da sah aber der kleine Corduanspitz plötzlich so ungemein süß und zart aus wie ein Marzipanbrötchen und versicherte, indem er mit zugedrückten Augen Fräulein Ännchens etwas rauhe und nicht zu weiße Hand an die Lippen drückte, dass er weit entfernt sei, dem lieben Papa und der schönsten Tochter auch nur die mindeste Ungelegenheit zu verursachen. Er führe alles mit sich, was Küche und Keller zu leisten habe, was aber die Wohnung betreffe, so verlange er nichts als ein Stückchen Erde und den freien Himmel darüber, damit seine Leute den gewöhnlichen Reisepalast bauen könnten, indem er mitsamt seiner ganzen Dienerschaft und was desselben noch an Vieh anhängig hausen werde. Über diese Worte des Baron Porphyrio von Ockerodastes wurde Fräulein Ännchen so vergnügt, dass sie, um zu zeigen, es käme ihr auch eben nicht darauf an, ihre Leckerbissen preiszugeben, im Begriff stand, dem kleinen Krapfkuchen, den sie von der letzten Kirchweih aufgehoben, und ein Gläschen Runkelrübengeist anzubieten, wenn er nicht doppelten Bitter vorziehe, den die Großmagd aus der Stadt mitgebracht und als magenstärkend empfohlen. Doch in dem Augenblick setzte Corduanspitz hinzu, dass er zum Aufbau des Palastes den Gemüsegarten erkoren, und hin war Ännchens Freude. Während aber die Dienerschaft, um des Herrn Ankunft auf Dapsulheim zu feiern, ihre olympischen Spiele fortsetzte, indem sie bald mit den dicken Köpfen sich in die spitzen Bäuche rannten und rückwärts überschlugen, bald sich in die Lüfte schleuderten, bald unter sich kegelten, selbst Kegel, Kugel und Kegler vorstellend und so weiter, vertiefte sich der kleine Baron Porphyrio von Ockerodastes mit dem Herrn Dapsul von Zabeltau in ein Gespräch, das immer wichtiger zu werden schien, bis beide Hand in Hand sich fortbegaben und den astronomischen Turm bestiegen. Voller Angst und Schrecken lief nun Fräulein Ännchen eiligst nach dem Gemüsegarten, um zu retten, was noch zu retten möglich. Die Großmagd stand schon auf dem Felde und starrte mit offenem Mund vor sich her, regungslos, als sei sie verwandelt in eine Salzsäule, wie Lots Weib. Fräulein Ännchen neben ihr erstarrte gleichermaßen. Endlich schrien aber beide, dass es weit in den Lüften widerhallte, »Ach, mein Herr Jemine, was ist denn das für ein Unglück?« Den ganzen schönen Gemüsegarten fanden sie verwandelt in eine Wüstenei. Da grünte kein Kraut, blühte keine Staude, es schien ein ödes, verwüstetes Feld. »Nein«, schrie die Magd ganz erbost, »es ist nicht anders möglich. Das haben die verfluchten kleinen Kreaturen getan, die soeben angekommen sind. In Kutschen sind sie gefahren, wollen wohl vornehme Leute vorstellen. Haha, Kobolde sind es, glaubt es mir, Fräulein Ännchen, nichts als unchristliche Hexenkerls. Und hätte ich nur ein Stückchen Kreuzwurzel bei der Hand, so sollten sie ihr Wunder sehen. Doch sie sollen nur kommen, die kleinen Bestien. Mit diesem Spaten schlage ich sie tot.« Damit schwang die Großmagd ihre bedrohliche Waffe in den Lüften, indem Fräulein Ännchen laut weinte. Es nahten sich indessen jetzt vier Herren aus Corduanspitzes Gefolge, mit solchen angenehm zierlichen Mienen und höflichen Verbeugungen, sahen auch dabei so höchst wunderbar aus, dass die Großmagd statt, wie sie gewollt, gleich zuzuschlagen, den Spaten langsam sinken ließ und Fräulein Ännchen einhielt mit Weinen. Die Herren kündigten sich als die den Herrn Baron Porphyrio von Ockerodastes, genannt Corduanspitz, zunächst umgebenden Freunde an, waren, wie es auch ihre Kleidung wenigstens symbolisch andeutete, von 4 verschiedenen Nationen und nannten sich Pan Kapustowicz aus Polen, Herr von Schardrettich aus Pommern, Signor di Broccoli aus Italien, Monsieur de Racumbolle aus Frankreich. Sie versicherten in sehr wohlklingenden Redensarten, dass sogleich die Bauleute kommen und dem allerschönsten Fräulein das hohe Vergnügen bereiten würden, in möglichster Schnelle einen hübschen Palast aus lauter Seide aufbauen zu sehen. »Was kann mir der Palast aus Seide helfen?« rief Fräulein Ännchen, laut weinend im tiefsten Schmerz. »Was geht mich überhaupt euer Baron Corduanspitz an, da ihr mich um alles schöne Gemüse gebracht habt, ihr schlechten Leute, und alle meine Freude dahin ist?« Die höflichen Leute trösteten aber Fräulein Ännchen und versicherten, dass sie durchaus gar nicht schuld wären an der Verwüstung des Gemüsegartens, dass derselbe im Gegenteil bald wieder in einem solchen Flohe grünen und blühen werde, wie ihn Fräulein Ännchen noch niemals und überhaupt noch keinen in der Welt gesehen. Die kleinen Bauleute kamen auch wirklich, und nun ging ein solches tolles, wirres Durcheinandertreiben auf dem Acker los, dass Fräulein Ännchen sowohl als die Großmagd ganz erschrocken davonrannten, bis an die Ecke eines Busches, wo sie stehen blieben und zuschauen wollten, wie sich dann alles weiter begeben würde. Ohne dass sie aber auch nur im Mindesten begriffen, wie das mit rechten Dingen zugehen konnte, formte sich vor ihren Augen in wenigen Minuten ein hohes, prächtiges Gezelt aus goldgelbem Stoff, mit bunten Kränzen und Federn geschmückt, dass es den ganzen Raum des großen Gemüsegartens einnahm, so dass die Zeltschnüre über das Dorf weg bis in den nahegelegenen Wald gingen und dort an starken Bäumen befestigt waren. Kaum war das Gezelt fertig, als der Baron Porphyrio von Ockerodastes mit dem Herrn Dapsul von Zabeltau hinabkam von dem astrologischen Turm, nach mehreren Umarmungen in die achtspännige Kutsche stieg und nebst seinem Gefolge in derselben Ordnung, wie er nach Dapsulheim gekommen, hineinzog in den seidenen Palast, der sich hinter dem letzten Mann zuschloss. Nie hatte Fräulein Ännchen den Papa so gesehen. Auch die leiseste Spur der Betrübnis, von der er sonst stets heimgesucht, war weggetilgt von seinem Antlitz. Es war beinahe, als wenn er lächelte, und dabei hatte sein Blick in der Tat etwas Verklärtes, das denn wohl auf ein großes Glück zu deuten pflegt, das jemanden ganz unvermutet über den Hals gekommen. Schweigend nahm Herr Dapsul von Zabeltau Fräulein Ännchens Hand, führte sie hinein in das Haus, umarmte sie 3-mal hintereinander und brach dann endlich los. »Glückliche Anna! Überglückliches Kind! Glücklicher Vater! O Tochter, alle Besorgnis, aller Gram, alles Herzeleid ist nun vorüber. Dich trifft ein Los, wie es nicht so leicht einer Sterblichen vergönnt ist. Wisse, dieser Baron Porphyrio von Ockerodastes, genannt Corduanspitz, ist keineswegs ein feindseliger Gnom, wiewohl er von diesen Elementargeistern abstammt, dem es aber gelang, seine höhere Natur durch den Unterricht des Salamanders Oromasis zu reinigen. Aus dem geläuterten Feuer ging aber die Liebe zu einer Sterblichen hervor, mit der er sich verband und Ahnherr der illüsteren Familie wurde, durch deren Name jemals ein Pergament geziert wurde. Ich glaube dir, geliebte Tochter Anna, schon gesagt zu haben, dass der Schüler des großen Salamanders Oromasis, der edle Gnom Zilmenech, ein chaldäischer Name, der in echtem reinen Deutsch so viel heißt als Grützkopf, sich in die berühmte Magdalene de la Croix, Äbtissin eines Klosters zu Cordua in Spanien, verliebte und wohl an die 30 Jahre mit ihr in einer glücklichen, vergnügten Ehe lebte. Ein Sprössling der sublimen Familie höherer Naturen, die aus dieser Verbindung sich fortpflanzte, ist nun der liebe Baron Porphyrio von Ockerodastes, der den Zunamen Corduanspitz angenommen, zur Bezeichnung seiner Abstammung aus Cordua in Spanien und um sich von einer mehr stolzen, im Grunde aber weniger würdigen Seitenlinie zu unterscheiden, die den Beinamen Saphir trägt. Dass dem Corduan ein Spitz zugesetzt worden, muss seine besondere elementarisch-astrologische Ursache haben. Ich dachte noch nicht darüber nach. Dem Beispiel seines großen Ahnherrn folgend, des Gnomen Tsilmenech, der die Magdalena de la Croix auch schon seit ihrem 12. Jahre liebte, hat dir auch der vortreffliche Ockerodastes seine Liebe zugewandt, als du erst 12 Jahre zähltest. Er war so glücklich, von dir einen kleinen goldenen Fingerreif zu erhalten, und nun hast du auch seinen Ring angesteckt, so dass du unwiderruflich seine Braut geworden. »Wie?« rief Fräulein Ännchen voll Schrecken und Bestürzung. »Wie? Seine Braut? Den abscheulichen kleinen Kobold soll ich heiraten? Bin ich denn nicht längst die Braut des Herrn Amandus von Nebelstern? Nein, nimmermehr nehme ich den hässlichen Hexenmeister zum Mann, und mag er tausendmal aus Corduan sein oder aus Saphian.« »Da«, erwiderte Herr Dapsul von Zabeltau ernster werdend, »da sehe ich denn zu meinem Leidwesen, wie wenig die himmlische Weisheit deinen verstockten irdischen Sinn zu durchdringen vermag.« »Hässlich, abscheulich nennst du den edlen, elementarischen Porphyrio von Ockerodastes, vielleicht weil er nur 3 Fuß hoch ist und außer dem Kopf an Leib, Arm und Bein und anderen Nebensachen nichts Erkleckliches bei sich trägt, statt dass ein solcher irdischer Geck, wie du ihn dir wohl denken magst, die Beine nicht lang genug haben kann, der Rockschöße wegen? O, meine Tochter, in welchem heillosen Irrtum bist du befangen? Alle Schönheit liegt in der Weisheit, alle Weisheit in den Gedanken, und das physische Symbol des Gedankens ist der Kopf. Je mehr Kopf, desto mehr Schönheit und Weisheit. Und könnte der Mensch alle übrigen Glieder als schädliche Luxusartikel, die vom Übel, wegwerfen, er stände da als das höchste Ideal, woraus entstehen alle Beschwerden, alles Ungemach, alle Zwietracht, aller Hader, kurz, alles Verderben des Irdischen, als aus der verdammten Üppigkeit der Glieder. O, welcher Frieden, welche Ruhe, welche Seligkeit auf Erden, wenn die Menschheit existierte ohne Leib, Steiß, Arm und Bein, wenn sie aus lauter Büsten bestünde. Glücklich ist daher der Gedanke der Künstler, wenn sie große Staatsmänner oder große Gelehrte als Büste darstellen, um symbolisch die höhere Natur anzudeuten, die ihnen innewohnen muss, vermöge ihrer Charge oder ihrer Bücher. Also, meine liebe Tochter Anna, nichts von Hässlichkeit, Abscheulichkeit oder sonstigem Tadel des edelsten der Geister, des herrlichen Porphyrio von Ockerodastes, dessen Braut du bist und bleibst. Wisse, dass durch ihn auch dein Vater in kurzem die höchste Stufe des Glücks, dem er so lange vergebens nachgetrachtet, ersteigen wird. Porphyrio von Ockerodastes ist davon unterrichtet, dass mich die Sylphide Nihahila, syrisch so viel als Spitznase, liebt und will mir mit allen Kräften beistehen, dass ich der Verbindung mit dieser höheren geistigen Natur ganz würdig werde. Du wirst, mein liebes Kind, mit deiner künftigen Stiefmutter wohl zufrieden sein. Möge ein günstiges Verhängnis es so fügen, dass unsere beiden Hochzeiten zu einer und derselben glücklichen Stunde gefeiert werden könnten. Damit verließ der Herr Dapsul von Zabeltau, indem er der Tochter noch einen bedeutenden Blick zugeworfen, pathetisch das Zimmer. Dem Fräulein Ännchen fiel es schwer aufs Herz, als sie sich erinnerte, dass ihr wirklich, vor langer Zeit, da sie noch ein Kind, ein kleiner Goldreif vom Finger weg abhanden gekommen, auf unbegreifliche Weise. Nun war es ihr gewiss, dass der kleine, abscheuliche Hexenmeister sie wirklich in sein Garn verlockt, so dass sie kaum mehr entrinnen könne, und darüber geriet sie in die alleräußerste Betrübnis. Sie mußte ihrem gepreßten Herzen Luft machen, und das geschah mittels eines Gänsekehls, den sie ergriff

Jener Gnom Tsilmenech war von dem edelsten Geschlecht, nämlich von dem, dem die Pflege der Diamanten anvertraut ist. Dann kommt das Geschlecht derer, die im Reich des Metallkönigs die Metalle bereiten. Dann folgen die Blumisten, die deshalb nicht so vornehm sind, weil sie von den Sülfen abhängen. Die schlechtesten und unedelsten aber sind die Gemüsegnome. Und nicht allein, dass der betrügerische Corduanspitz ein solcher Gnom ist. Nein, er ist König dieses Geschlechts und heißt Daucus Carota. Fräulein Ännchen sank keineswegs in Ohnmacht, erschrak auch nicht im Allermindesten, sondern lächelte den lamentierenden Papa ganz freundlich an. Der geneigte Leser weiß schon, warum. Als nun aber der Herr Dapsul von Zabeltau sich darüber höchlich wunderte und immer mehr in Fräulein Ännchen drang, doch nur um des Himmels Willen ihr fürchterliches Geschick einzusehen und sich zu grämen, da glaubte Fräulein Ännchen nicht länger, das ihr anvertraute Geheimnis bewahren zu dürfen. Sie erzählte dem Herrn Dapsul von Zabeltau, wie der sogenannte Herr Baron von Corduanspitz ihr längst selbst seinen eigentlichen Stand entdeckt und seit der Zeit ihr so liebenswürdig vorgekommen sei, dass sie durchaus gar keinen anderen Gemahl wünsche. Sie beschrieb dann ferner all die wunderbaren Schönheiten des Gemüsereichs, in das sie König Daucus Carota der Erste eingeführt, und vergaß nicht die seltsame Anmut der mannigfachen Bewohner dieses großen Reichs gehörig zu rühmen. Herr Dapsul von Zabeltau schlug einmal über das andere die Hände zusammen und weinte sehr über die tückische Bosheit des Gnomenkönigs, der die künstlichsten, ja für ihn selbst gefährlichsten Mittel angewandt, die unglückselige Anna hinabzuziehen in sein finstres, dämonisches Reich. »So herrlich«, erklärte jetzt Herr Dapsul von Zabeltau der aufhorchenden Tochter, »so herrlich, so ersprießlich die Verbindung irgendeines Elementargeistes mit dem menschlichen Prinzip sein könne, so sehr die Ehe des Gnomen Tsilmenech mit der Magdalena de la Croix davon ein Beispiel gebe, weshalb denn auch der verräterische Daucus Carota ein Sprössling dieses Stammes zu sein behauptet, so ganz anders verhalte es sich doch mit den Königen und Fürsten dieser Geistervölkerschaften. Wären die Salamanderkönige bloß zornig, die Sylphenkönige bloß hoffärtig, die Undinenköniginnen bloß sehr verliebt und eifersüchtig, so wären dagegen die Gnomenkönige tückisch, boshaft und grausam, bloß um sich an den Erdenkindern zu rächen, die ihnen Vasallen entführten, trachteten sie danach, irgendeines zu verlocken, das dann die menschliche Natur ganz ablegen und, ebenso missgestaltet wie die Gnomen selbst, hinunter müssten in die Erde und nie wieder zum Vorschein kommen. Fräulein Ännchen schien all das Nachteilige, dessen Herr Dapsul von Zabeltau ihren lieben Daucus beschuldigte, gar nicht recht glauben zu wollen. Vielmehr begann sie noch einmal von den Wundern des schönen Gemüsereichs zu sprechen, über das sie nun bald zu herrschen gedenke. »Verblendetes«, rief aber nun Herr Dapsul von Zabeltau voller Zorn, »verblendetes, törichtes Kind! Trauest du deinem Vater nicht so viel kabbalistische Weisheit zu, dass er nicht wissen soll, wie alles, was der verruchte Daucus Carota dir vorgegaukelt hat, nichts ist als Lug und Trug? Doch du glaubst mir nicht. Um dich, mein einziges Kind, zu retten, muss ich dich überzeugen. Diese Überzeugung verschaffe ich dir aber nur durch die verzweifelsten Mittel. Komm mit mir.« Zum zweiten Mal musste nun Fräulein Ännchen mit dem Papa den astronomischen Turm besteigen. Aus einer großen Schachtel holte Herr Dapsul von Zabeltau eine Menge rotes, gelbes, weißes und grünes Band hervor und umwickelte damit unter seltsamen Zeremonien Fräulein Ännchen von Kopf bis zu Fuß. Mit sich tat er ein Gleiches, und nun nahten beide, Fräulein Ännchen und der Herr Dapsul von Zabeltau, sich behutsam dem seidenen Palast des Königs Daucus Carota des Ersten. Fräulein Ännchen musste auf Geheiß des Papas mit der mitgebrachten feinen Schere eine Naht auftrennen und durch die Öffnung hineingucken. Hilf Himmel, was erblickte sie statt des schönen Gemüsegartens, statt der Karottenparade, der Plümagedamen, der Lavendelpagen, der Salatprinzen und alles dessen, was ihr so wunderbar und herrlich erschienen war? In einen tiefen Pfuhl sah sie hinab, der mit einem farblosen, ekelhaften Schlamm erfüllt schien. Und in diesem Schlamm regte und bewegte sich allerlei hässliches Volk aus dem Schoß der Erde. Dicke Regenwürmer ringelten sich langsam durcheinander, während käferartige Tiere, ihre kurzen Beine ausstreckend, schwerfällig fortkrochen. Auf ihrem Rücken trugen sie große Zwiebel, die hatten aber hässliche menschliche Gesichter und grinsten und schielten sich an mit trüben gelben Augen und suchten sich mit den kleinen Krallen, die ihnen dicht an die Ohren gewachsen waren, bei den langen, krummen Nasen zu packen und hinunterzuziehen in den Schlamm, während lange, nackte Schnecken in ekelhafter Trägheit sich durcheinander wälzten und ihre langen Hörner emporstreckten aus der Tiefe. Fräulein Ännchen wäre bei dem scheußlichen Anblick vor Grauen bald in Ohnmacht gesunken. Sie hielt beide Hände vors Gesicht und rannte schnell davon. »Siehst du nun wohl«, sprach darauf Herr Dapsul von Zabeltau zu ihr, »siehst du nun wohl, wie schändlich dich der abscheuliche Daucus Carota betrogen hat, da er dir eine Herrlichkeit gezeigt, die nur ganz kurze Zeit dauert?« »O, Festkleider«, ließ er seinen Vasallen anziehen, »und Staatsuniformen seine Garden, um dich zu verlocken mit blendender Pracht. Aber nun hast du das Reich im Negligé geschaut, das du beherrschen wirst. Und bist du nun einmal die Gemahlin des entsetzlichen Daucus Carota, so musst du in dem unterirdischen Reiche bleiben und kommst nie mehr auf die Oberfläche der Erde. Und wenn... Ach, ach, was muss ich erblicken, ich unglückseligster der Väter!« Der Herr Dapsul von Zabeltau geriet nun plötzlich so außer sich, dass Fräulein Ännchen wohl erraten konnte, es müsse noch ein neues Unglück im Augenblick hereingebrochen sein. Sie fragte ängstlich, worüber denn der Papa so entsetzlich lamentiere. Der konnte aber vor lauter Schluchzen nichts als stammeln: »O, o, Tochter, wie siehst du aus?« Fräulein Ännchen rannte ins Zimmer, sah in den Spiegel und fuhr zurück, von jähem Todesschreck erfasst. Sie hatte Ursache dazu. Die Sache war eben diese. Eben als Herr Dapsul von Zabeltau, der Braut des Königs Daucus Carota, die Augen öffnen wollte über die Gefahr, in der sie schwebe, nach und nach ihr Aussehen, ihre Gestalt zu verlieren und sich allmählich umzuwandeln in das wahrhafte Bild einer Gnomenkönigin, da gewahrte er, was schon Entsetzliches geschehen. Viel dicker war Ännchens Kopf geworden und safrangelb ihre Haut, so daß sie jetzt schon hinlänglich garstig erschien. War nun auch Fräulein Ännchen nicht gar besonders eitel, so fühlte sie sich doch Mädchen genug, um einzusehen, dass hässlich werden das allergrößte entsetzliche Unglück sei, das einen hienieden treffen könne. Wie oft hatte sie an die Herrlichkeit gedacht, wenn sie künftig als Königin mit der Krone auf dem Haupt, in atlassenen Kleidern, mit diamantnen und goldenen Ketten und Ringen geschmückt, in der achtspännigen Karosse an der Seite des königlichen Gemahls sonntags nach der Kirche fahren und alle Weiber, die des Schulmeisters nicht ausgenommen, in Erstaunen setzen, ja auch wohl der stolzen Gutsherrschaft des Dorfes, zu dessen Kirchspiel Dapsulheim gehörte, Respekt einflößen werde. Ja, wie oft hatte sie sich in solchen und andern exzentrischen Träumen gewiegt. Fräulein Ännchen zerfloß in Tränen. »Anna, meine Tochter Anna, komm sogleich zu mir herauf«, so rief Herr Dapsul von Zabeltau durch das Sprachrohr herab. Fräulein Ännchen fand den Papa angetan mit einer Art von Bergmannstracht. Er sprach mit Fassung. »Gerade wenn die Not am größten, ist die Hilfe oft am nächsten. Daucus Carota wird, wie ich soeben ermittelte, heute, ja wohl bis morgen Mittag, nicht seinen Palast verlassen. Er hat die Prinzen des Hauses, die Minister und andere Große des Reichs versammelt, um Rat zu halten über den künftigen Winterkohl. Die Sitzung ist wichtig und wird vielleicht so lange dauern, dass wir dieses Jahr gar keinen Winterkohl bekommen werden. Diese Zeit, wenn Daucus Carota in seine Regierungsarbeit vertieft auf mich und meine Arbeit nicht zu merken vermag, will ich benutzen, um eine Waffe zu bereiten, mit der ich vielleicht den schändlichen Gnom bekämpfe und besiege, so daß er entweichen und dir die Freiheit lassen muß. Blicke, während ich hier arbeite, unverwandt durch diesen Tubus nach dem Gezelt und meld es mir unversäumt, wenn du bemerkst, daß jemand hinausschaut oder gar hinausschreitet. Fräulein Ännchen tat, was ihr geboten. Das Gezelt blieb aber verschlossen. Nur vernahm sie, unerachtet Herr Dapsul von Zabeltau wenige Schritte hinter ihr stark auf Metallplatten hämmerte, oft ein wildes, verwirrtes Geschrei, das aus dem Gezelt zu kommen schien, und dann helle, klatschende Töne, gerade als würden Ohrfeigen ausgeteilt. Sie sagte das dem Herrn Dapsul von Zabeltau, der war damit sehr zufrieden und meinte, je toller sie sich dort drinnen untereinander zankten, desto weniger könnten sie bemerken, was draußen geschmiedet würde zu ihrem Verderben. Nicht wenig verwunderte sich Fräulein Ännchen, als sie gewahrte, dass der Herr Dapsul von Zabeltau ein paar ganz allerliebste Kochtöpfe und eben solche Schmorpfannen aus Kupfer gehämmert hatte. Als Kennerin überzeugte sie sich, dass die Verzinkung außerordentlich gut geraten, dass der Papa daher, die den Kupfer schmieden, durch die Gesetze auferlegte Pflicht gehörig beobachtet hatte, und fragte, ob sie das feine Geschirr nicht mitnehmen könne zum Gebrauch in der Küche. Da lächelte aber Herr Dapsul von Zabeltau geheimnisvoll und erwiderte weiter nichts als zur Zeit, meine Tochter Anna. Geh jetzt herab, mein geliebtes Kind, und erwarte ruhig, was sich morgen weiteres in unserem Haus begeben wird.« Herr Dapsul von Zabeltau hatte gelächelt, und das war es, was dem unglückseligen Ännchen Hoffnung einflößte und Vertrauen. Andern Tags, als die Mittagszeit nahte, kam Herr Dapsul von Zabeltau herab mit seinen Kochtöpfen und Schmorpfannen, begab sich in die Küche und gebot dem Fräulein Ännchen, nebst der Magd hinauszugehen, da er allein heute das Mittagsmahl bereiten wolle. Dem Fräulein Ännchen legte er es besonders ans Herz, gegen den Corduanspitz, der sich wohl bald einstellen werde, so artig und liebevoll zu sein als nur möglich. Corduanspitz, oder vielmehr König Daucus Carota der Erste, kam auch wirklich bald, und hatte er sonst schon verliebt genug getan, so schien er heute ganz Entzücken und Wonne. Zu ihrem Entsetzen bemerkte Fräulein Ännchen, dass sie schon so klein geworden, dass Daucus sich ohne große Mühe auf ihren Schoß schwingen und sie herzen und küssen konnte, welches die Unglückliche dulden mußte, trotz ihres tiefen Abscheus gegen den kleinen, abscheulichen Unhold. Endlich trat Herr Dapsul von Zabeltau ins Zimmer und sprach, »O, mein vortrefflicher Porphyrio von Ockerodastes, möchten Sie nicht mit mir und meiner Tochter in die Küche gehen, um zu beobachten, wie schön und wirtlich ihre künftige Gemahlin alles darin eingerichtet hat?« Noch niemals hatte Fräulein Ännchen in des Papas Antlitz den hämischen, schadenfrohen Blick bemerkt, mit dem er den kleinen Daucus am Arm faßte und beinahe mit Gewalt hinauszog aus der Stube in die Küche. Fräulein Ännchen folgte auf den Wink ihres Vaters. Das Herz kochte dem Fräulein Ännchen im Leibe, als sie das herrliche, knisternde Feuer, die glühenden Kohlen, die schmucken, kupfernen Kochtöpfe und Schmorpfannen auf dem Herde bemerkte. Sowie der Herr Dapsul von Zabeltau den Corduanspitz dicht herangeführt an den Herd, da begann es stärker und stärker in den Töpfen und Pfannen zu zischen und zu brodeln, und das Zischen und Brodeln wurde zu ängstlichem Winseln und Stöhnen. Aus einem Kochtopf heulte es heraus, »O Daucus Carota, o mein König, rette deinen treuen Vasallen, rette uns arme Mohrrüben! Zerschnitten und in schnödes Wasser geworfen, mit Butter und Salz gefüttert zu unserer Qual, schmachten wir in unnennbarem Leid, das edle Petersilienjünglinge mit uns teilen.« Aus der Schmorpfanne klagte es: »O Daucus Carota, mein König, rette deine getreuen Vasallen, rette uns arme Mohrrüben! In der Hölle braten wir, und so wenig Wasser gab man uns, dass der fürchterliche Durst uns zwingt, unser eigenes Herzblut zu trinken.« Und aus einem anderen Kochtopf wimmerte es wieder: »O Daucus Carota, o mein König, rette deine treuen Vasallen, rette uns arme Mohrrüben! Ausgehöhlt hat uns ein grausamer Koch, unser Innerstes zerhackt und mit allerlei fremdartigem Zeug von Eiern, Sahne und Butter wieder hineingestopft, so daß alle unsere Gesinnungen und sonstige Verstandeskräfte in Konfusion geraten und wir selbst nicht mehr wissen, was wir denken.« Und nun heulte und schrie es aus allen Kochtöpfen und Schmorpfannen durcheinander: »O Daucus Carota, mächtiger König, rette, o rette deine treuen Vasallen, rette uns arme Mohrrüben!« Da kreischte Corduanspitz laut auf: »Verfluchtes, dummes Narrenspiel!« schwang sich mit seiner gewöhnlichen Behendigkeit auf den Herd, schaute in einen der Kochtöpfe und plumpte plötzlich hinein. Rasch sprang Herr Dapsul von Zabeltau hinzu und wollte den Deckel des Topfes schließen, indem er aufjauchzte: »Gefangen!« Doch mit der Schnellkraft einer Spiralfeder fuhr Corduanspitz aus dem Topf in die Höhe und gab dem Herrn Dapsul von Zabeltau ein paar Maulschellen, daß es krachte, indem er rief: »Einfältiger, naseweiser Kabbalist, dafür sollst du büßen! Heraus, heraus, ihr Jungen allzumal!« Und da brauste es aus allen Töpfen, Tiegeln und Pfannen heraus wie das wilde Heer, und hundert kleine, fingerlange, garstige Kerlchen hakten sich fest in dem ganzen Leib des Herrn Dapsul von Zabeltau und warfen ihn rücklings nieder in eine große Schüssel und richteten ihn an, indem sie aus allen Geschirren die Brühen über ihn ausgossen und mit gehackten Eiern, Muskatblüten und geriebener Semmel bestreuten. Darauf schwang sich Daucus Carota zum Fenster hinaus, und seine Vasallen taten ein Gleiches. Entsetzt sank Fräulein Ännchen bei der Schüssel nieder, auf der der arme Papa angerichtet lag. Sie hielt ihn für tot, da er durchaus nicht das mindeste Lebenszeichen von sich gab. Sie begann zu klagen: »Ach, mein armer Papa! Ach, nun bist du tot, und nichts rettet mich mehr vom höllischen Daucus!« Da schlug aber Herr Dapsul von Zabeltau die Augen auf, sprang mit verjüngter Kraft aus der Schüssel und schrie mit einer entsetzlichen Stimme, wie sie Fräulein Ännchen noch niemals von ihm vernommen: »Ha, verruchter Daucus Carota, noch sind meine Kräfte nicht erschöpft. Bald sollst du fühlen, was der einfältige, naseweise Kabbalist vermag.« Schnell mußte Fräulein Ännchen ihm mit dem Küchenbesen die gehackten Eier, die Muskatblüten, die geriebenen Semmeln abkehren. Dann ergriff er einen kupfernen Kochtopf, stülpte ihn wie einen Helm auf den Kopf, nahm eine Schmorpfanne in die linke, in die rechte aber einen großen eisernen Küchenlöffel und sprang, so gewappnet und gewaffnet, hinaus ins Freie. Fräulein Ännchen gewahrte, wie Herr Dapsul von Zabeltau im gestreckten Lauf nach Corduanspitzes Gezelt rannte und doch nicht von der Stelle kam. Darüber vergingen ihr die Sinne. Als sie sich erholte, war Herr Dapsul von Zabeltau verschwunden, und sie geriet in entsetzliche Angst, als er den Abend, die Nacht, ja den andern Morgen nicht wiederkehrte. Sie mußte den noch schlimmern Ausgang eines neuen Unternehmens vermuten. Ende von Kapitel 5, gelesen von Hokus Pokus. Kapitel 6 von Die Königsbraut von E.T.A. Hoffmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sechstes Kapitel, welches das letzte und zugleich das erbaulichste ist von allen. In tiefes Leid versenkt saß Fräulein Ännchen einsam in ihrem Zimmer, als die Türe aufging und niemand anders hineintrat als der Herr Amandus von Nebelstern. Ganz Reue und Scham vergoß Fräulein Ännchen einen Tränenstrom und bat in den kläglichsten Tönen: O mein herzallerliebster Amandus, verzeih doch nur, was ich dir in meiner Verblendung geschrieben. Aber ich war ja verhext und bin es wohl noch. Rette mich, mein Amandus. Gelb sehe ich aus und garstig, das ist Gott geklagt. Aber mein treues Herz habe ich bewahrt und will keine Königsbraut sein. Ich weiß nicht, erwiderte Amandus von Nebelstern, ich weiß nicht, worüber Sie so klagen, mein bestes Fräulein, da Ihnen das schönste und herrlichste Los beschieden. O, spotte nicht, rief Fräulein Ännchen, ich bin für meinen einfältigen Stolz, eine Königin werden zu wollen, hart genug bestraft. In der Tat, sprach Herr Amandus von Nebelstern weiter, ich verstehe Sie nicht, mein teures Fräulein. Soll ich aufrichtig sein, so muss ich sagen, dass ich über Ihren letzten Brief in Wut geriet und Verzweiflung. Ich prügelte den Burschen, dann den Pudel, zerschmiss einige Gläser. Und Sie wissen, mit einem racheschnaubenden Studenten treibt man keinen Spaß. Nachdem ich mich aber ausgetobt, beschloss ich, hierher zu eilen und mit eigenen Augen zu sehen, wie, warum und an wen ich die geliebte Braut verloren. Die Liebe kennt nicht Stand, nicht Rang. Ich wollte selbst den König Daucus Carota zur Rede stellen und ihn fragen, ob das Tusch sein solle oder nicht, wenn er meine Braut heirate. Alles gestaltete sich hier indessen anders. Als ich nämlich bei dem schönen Gezelt vorüberging, das draußen aufgeschlagen, trat König Daucus Carota aus demselben heraus, und bald gewahrte ich, dass ich den liebenswürdigsten Fürsten vor mir hatte, den es geben mag, wiewohl mir bis jetzt noch eben keiner vorgekommen. Denn denken Sie sich, mein Fräulein, er spürte gleich in mir den sublimen Poeten, rühmte meine Gedichte, die er noch nicht gelesen, über alle Maßen und machte mir den Antrag, als Hofpoet in seine Dienste zu gehen. Ein solches Unterkommen war seit langer Zeit meiner feurigsten Wünsche schönes Ziel. Mit tausend Freuden nahm ich daher den Vorschlag an. O mein teures Fräulein, mit welcher Begeisterung werde ich Sie besingen! Ein Dichter kann verliebt sein in Königinnen und Fürstinnen, oder vielmehr, es gehört zu seinen Pflichten, eine solche hohe Person zur Dame seines Herzens zu erkiesen, und verfällt er darüber in einigen Aberwitz, so ergibt sich eben daraus das göttliche Delirium, ohne das keine Poesie bestehen mag, und niemand darf sich über die vielleicht etwas seltsamen Gebärden des Dichters wundern, sondern vielmehr an den großen Tasso denken, der auch etwas am gemeinen Menschenverstand gelitten haben soll, da er sich verliebt hatte in die Prinzessin Leonore d'Est. Ja, mein teures Fräulein, sind Sie auch bald eine Königin, so sollen Sie doch die Dame meines Herzens bleiben, die ich bis zu den hohen Sternen erheben werde, in den sublimsten, göttlichsten Versen. Wie? Du hast ihn gesehen, den hämischen Kobold, und er hat... So brach Fräulein Ännchen los im tiefsten Erstaunen. Doch in dem Augenblick trat er selbst, der kleine gnomische König, hinein und sprach mit dem zärtlichsten Ton, »O meine süße, liebe Braut, Abgott meines Herzens, fürchten Sie ja nicht, dass ich der kleinen Unschicklichkeit halber, die Herr Dapsul von Zabeltau begangen, zürne. Nein, schon deshalb nicht, weil eben dadurch mein Glück befördert worden, so daß, wie ich gar nicht gehofft, schon morgen meine feierliche Vermählung mit Ihnen, Holdeste, erfolgen wird. Gern werden Sie es sehen, dass ich den Herrn Amandus von Nebelstern zu unserem Hofpoeten erkoren, und ich wünsche, dass er gleich eine Probe seines Talents ablege und uns eins vorsingen möge. Wir wollen aber in die Laube gehen, denn ich liebe die freie Natur und werde mich auf Ihren Schoß setzen, und Sie können mich, geliebteste Braut, während des Gesangs etwas am Kopf grauen, welches ich gerne habe bei solcher Gelegenheit.« Fräulein Ännchen ließ, erstarrt vor Angst und Entsetzen, alles geschehen. Daucus Carota setzte sich draußen in der Laube auf ihren Schoß. Sie kratzte ihn im Kopfe, und Herr Amandus von Nebelstern begann, sich auf der Gitarre begleitend, das erste der 12 Dutzend Lieder, die er sämtlich selbst gedichtet und komponiert und in ein dickes Buch zusammengeschrieben hatte. Schade ist es, daß in der Chronik von Dapsulheim, aus der diese ganze Geschichte geschöpft, diese Lieder nicht aufgeschrieben, sondern nur bemerkt worden, daß vorübergehende Bauern stehen geblieben und neugierig gefragt, was für ein Mensch denn in der Laube des Herrn Dapsul von Zabelthau solche Qualen litte, daß er solche entsetzlichen Schmerzeslaute von sich geben müsse. Daucus Carota wand und krümmte sich auf Fräulein Ännchens Schoß und stöhnte und winselte immer jämmerlicher, als litte er an fürchterlichem Bauchkrimmen. Auch glaubte Fräulein Ännchen zu ihrem nicht geringen Erstaunen zu bemerken, daß Corduanspitz während des Gesangs immer kleiner und kleiner wurde. Endlich sang Herr Amandus von Nebelstern, das einzige Lied steht wirklich in der Chronik, folgende sublime Verse: Ha, wie singt der Sänger froh, Blütendüfte, blanke Träume ziehen durch ros'ge Himmelsräume. Selig, himmlisch irgendwo, ja, du goldenes Irgendwo, schwebst im holden Regenbogen, hausest dort auf Blumenwogen, bis ein kindliches so-so, hell Gemüt, ein Herz so-so, mag nur lieben, mag nur glauben, tändeln, girren mit den Tauben. Und was singt der Sänger froh? Selgem, fernem irgendwo zieht er nach durch goldene Räume, ihn umschweben süße Träume, und er wird ein ew'ges So. Geht ihm auf der Sehnsucht wo, lodern bald die Liebesflammen, Gruß und Kuss und Traut zusammen, und die Blüten, Düfte, Träume, Lebens-, Liebens-, Hoffenskeime und... Laut kreischte Daucus Carota auf, schlüpfte, zu einem kleinen, kleinen Mohrrübchen geworden, herab von Ännchens Schoß und in die Erde hinein, so daß er in einem Moment spurlos verschwunden. Da stieg auch der graue Pilz, der dicht neben der Rasenbank in der Nacht gewachsen schien, in die Höhe. Der Pilz war aber nichts anders als die graue Filzmütze des Herrn Dapsul von Zabelthau, und er selbst steckte darunter und fiel dem Herrn Amandus von Nebelstern stürmisch an die Brust und rief in der höchsten Ekstase: »O mein teuerster, bester, geliebtester Herr Amandus von Nebelstern! Sie haben mit Ihren kräftigen Beschwörungsgedichten meine ganze kabbalistische Weisheit zu Boden geschlagen. Was die tiefste magische Kunst, was der kühnste Mut des verzweifelten Philosophen nicht vermochte, das gelang Ihren Versen, die wie das stärkste Gift dem verräterischen Daucus Carota in den Leib fuhren, so daß er trotz seiner gnomischen Natur vor Bauchgrimmen elendiglich umkommen müssen, wenn er sich nicht schnell gerettet hätte in sein Reich. Befreit ist meine Tochter Anna, befreit bin ich von dem schrecklichen Zauber, der mich hier gebannt hielt, so daß ich ein schnöder Pilz scheinen und Gefahr laufen mußte, von den Händen meiner eigenen Tochter geschlachtet zu werden. Denn die Gute vertilgt schonungslos mit scharfem Spaten alle Pilze im Garten und Feld, wenn sie nicht gleich ihren edlen Charakter an den Tag legen, wie die Champignons. Dank, meinen innigsten, heißesten Dank, und, nicht wahr, mein verehrtester Herr Amandus von Nebelstern, es bleibt alles beim Alten rücksichts meiner Tochter? Zwar ist sie, dem Himmel sei es geklagt, um ihr hübsches Ansehen durch die Schelmerei des feindlichen Gnomen betrogen worden. Sie sind indes viel zu sehr Philosoph, um... »O Papa, mein bester Papa«, jauchzte Fräulein Ännchen, »schauen Sie nur dorthin, schauen Sie nur dorthin. Der seidene Palast ist ja verschwunden. Er ist fort. Der hässliche Unhold mitsamt seinem Gefolge von Salatprinzen und Kürbisministern und was weiß ich noch alles.« Damit sprang Fräulein Ännchen fort nach dem Gemüsegarten. Herr Dapsul von Zabelthau lief der Tochter nach, so schnell es gehen wollte, und Herr Amandus von Nebelstern folgte, indem er für sich in den Bart hineinbrummte: »Ich weiß gar nicht, was ich von dem allen denken soll, aber so viel will ich fest behaupten, dass der kleine, garstige Mohrrübenkerl ein unverschämter, prosaischer Schlingel ist, aber kein dichterischer König, denn sonst würde er bei meinem sublimsten Liede nicht Bauchgrimmen bekommen und sich in die Erde verkrochen haben.« Fräulein Ännchen fühlte, als sie in dem Gemüsegarten stand, wo keine Spur eines grünenden Helmchens zu finden, einen entsetzlichen Schmerz in dem Finger, der den verhängnisvollen Ring trug. Zu gleicher Zeit ließ sich ein herzensschneidender Klagelaut aus der Tiefe vernehmen, und es guckte die Spitze einer Moorrübe hervor. Schnell streifte Fräulein Ännchen, von ihrer Ahnung richtig geleitet, den Ring, den sie sonst nicht vom Finger bringen können, mit Leichtigkeit ab, steckte ihn der Moorrübe an, diese verschwand und der Klagelaut schwieg. Aber, o Wunder, sogleich war auch Fräulein Ännchen hübsch wie vorher, wohlproportioniert und so weiß, als man es von einem wirtlichen Landfräulein verlangen mag. Beide, Fräulein Ännchen und Herr Dapsul von Zabeltau, jauchzten sehr, während Amandus von Nebelstern ganz verdutzt dastand und immer noch nicht wusste, was er von allem denken sollte. Fräulein Ännchen nahm der herbeigelaufenen Großmagd den Spaten aus der Hand und schwang ihn mit dem jauchzenden Ausruf »Nun lass uns arbeiten« in den Lüften, aber so unglücklich, dass sie den Herrn Amandus von Nebelstern hart vor den Kopf, gerade da, wo das Sensorium Kommune sitzen soll, traf, so dass er wie tot niederfiel. Fräulein Ännchen schleuderte das Mordinstrument weit weg, warf sich neben dem Geliebten nieder und brach aus in verzweifelnden Schmerzeslaut, während die Großmagd eine ganze Gießkanne voll Wasser über ihn ausgoss und Herr Dapsul von Zabeltau schnell den astronomischen Turm bestieg, um in aller Eil die Gestirne zu befragen, ob Herr Amandus von Nebelstern wirklich tot sei. Nicht lange dauerte es indessen, als Herr Amandus von Nebelstern die Augen wieder aufschlug, aufsprang, so durchnässt wie er war, Fräulein Ännchen in seine Arme schloss und mit allem Entzücken der Liebe rief, »O mein bestes, teuerstes Ännchen, nun haben wir uns ja wieder!« Die sehr merkwürdige, kaum glaubliche Wirkung dieses Vorfalls auf das Liebespaar zeigte sich sehr bald. Beider Sinne war auf seltsame Weise geändert. Fräulein Ännchen hatte einen Abscheu gegen das Handhaben des Spatens bekommen und herrschte wirklich wie eine echte Königin über das Gemüsereich, da sie dafür mit Liebe sorgte, dass ihre Vasallen gehörig gehegt und gepflegt wurden, ohne dabei selbst Hand anzulegen, welches sie treuen Mägden überließ. Dem Herrn Amandus von Nebelstern kam dagegen alles, was er gedichtet, sein ganzes poetisches Streben, höchst albern und aberwitzig vor, und vertiefte er sich in die Werke der großen, wahren Dichter der Eltern und neuern Zeit, so erfüllte wohltuende Begeisterung so sein Inneres ganz und gar, dass kein Platz übrig blieb für einen Gedanken an sein eigenes Ich. Er gelangte zu der Überzeugung, dass ein Gedicht etwas anderes sein müsse als der verwirrte Wortkram, den ein nüchternes Delirium zutage fördert, und wurde, nachdem er alle Dichtereien, mit denen er sonst sich selbst belächelnd und verehrend vornehm getan, ins Feuer geworfen, wieder ein besonnener, in Herz und Gemüt klarer Jüngling, wie er es vorher gewesen. Eines Morgens stieg Herr Dapsul von Zabeltau wirklich von seinem astronomischen Turm herab, um Fräulein Ännchen und Herrn Amandus von Nebelstern nach der Kirche zur Trauung zu geleiten. Sie führten nächstdem eine glückliche, vergnügliche Ehe, ob aber später aus Herrn Dapsuls ehelicher Verbindung mit der Sylphide Nehahila noch wirklich etwas geworden, darüber schweigt die Chronik von Dapsulheim. Ende von Kapitel 6. Ende von Die Königsbraut von E.T.A. Hoffmann. Gelesen von Hokuspokus.